Läuft schon? Mhm. Bombe. Ja, dann Dosenhausen. Ja, Dosenhausen, die zweite, genau. Mhm. Boah, ich habe mich heute trotz TMS hier hingeschleppt, ne? Mhm. Nur weil ich mich unseren Hörern verpflichtet fühle. Ja. Ja gut, jedem anderen würde man wahrscheinlich Selbstdarstellung unterstellen, aber ich ja nicht, ne? Nee, nee, war ein Scherz. Überhaupt nicht. Es ist eher ein leichter Anflug von mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Ja, genau. Nein, also die Aktualität wäre ja nicht mehr gegeben, ne? Und? Obwohl, haben wir den Anspruch, aktuell zu sein? Nein, ne? Für News sind andere zuständig, oder? Richtig. Da gibt es jetzt so viele neue Formate, die das wirklich dann tagesthemenmäßig abhandeln. Sind wir raus. Ja. Genau. Brauch. Aber es gibt auch wieder ein paar schöne alte Formate, die ja wieder da sind. Die Doppel-O sind wieder. Ich finde das genial. Wobei, also den, ich sag jetzt einfach mal, ersten, den sie gemacht hatten, jetzt nach längerer Abstinenz oder so wie ich es empfunden habe, der war ja schick. Und dann war irgendwie was mit Zipperlines, Mimimi und ich weiß auch nicht. Also ja, und dann kam der gestern und der war doch wieder schick. Das war schon fast wie früher. Ja. Ja, ach. Schön, schöne Grüße an dieser Stelle. Damals. Ja, was wir eigentlich letzte Woche gar nicht angesprochen hatten, wieso noch ein Geocaching-Podcast, ne? Ja, das mit letzter Woche passt ja sowieso nicht. Was? Ja, sind ja schon ein paar Tage mehr. Ja, beim letzten Mal, klar. Ja. Du weißt doch, im Alter, da zieht die Zeit ganz schnell und ganz anders an dir vorbei als in der Jugend. Also ich verliere dann schon mal das Zeitgefühl. Und das geht wieder. Sei doch einem alten Mann gestattet, oder nicht? Ja, wohlan, Scherge. Ja, wieso noch ein Geocaching-Podcast? Also ich hatte ja da beim Gassi-Pod den Tausendsten mitgemacht. Nicht Gassi-Pod-Podcast, sondern Toms Tausendsten Cache. Ja. Dabei wurden wir dann wieder aufgenommen und dann, ja, Debudi mit der schweigenden Mehrheit, hier mit Tracer, die machen halt was und dann hatte ich halt vor ein paar Wochen die Doppel-O-Agenten gehört und festgestellt, dass mir nach dem Hochsitz doch ein bisschen was gefehlt hat. Also, braucht die Welt wieder ein Kontrastprogramm im Rahmen der Artenvielfalt, also uns. Ja. Oder? Ganz deiner Meinung. Wobei, es ist auch, du musst es auch sehen, wie viel in der letzten Zeit alles weggefallen ist. Wer alles aufgehört hat. Also, wer hat denn aufgehört? Naja, dadurch, wie gesagt, du bist ja alter Mann. Da können wir also auch ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Dosenfischer gibt es nicht mehr. Doch. Aber die machen ja nur noch Musik. Geocaching, Podcast Südniedersachsen gibt es auch nicht mehr. Mhm. Die, das hat sich ja jetzt gewandelt in Cacher-Frequenzen. Cache-Frequenz. Cache-Frequenz, ja. Ja. Da ist der Hatti mit hingegangen. Mhm. Dann das Quantum Pros gibt es auch nicht mehr. Das hat sich auch aufgelöst. Der macht jetzt, glaube ich, was anderes. Okay. Mit seiner Holden zusammen, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich meine, das ist es, das läuft so ein bisschen auf so einen erotischen Podcast raus. Also das ist jetzt nicht Geocachen. Aber ich glaube, das war eher auf Twitter zu lesen. Nee, gar nicht. Ach. Ich hab da mal reingehört. Ach. Ja. Okay. Ja. Aber das ist ja nicht Geocaching. Also den Link, den gebe ich dir nachher mal. Okay. Kannst du auch mal reinhören. Ja, werde ich mal tun. Ja. Der gute alte Herr Zwischenmahlzeit hat sich also dann doch so sehr gewandelt. Schau, schau. Ja. Jetzt macht er Schneeengel. Nackt. Oder so. Ist ja nicht schlecht. Ich meine, von der Stimme her ist es, ist also sehr, sehr gut zu hören. Ja, ja. Ja, aber das war damals, wo es dann noch Quantum Post gab. Ich hatte den Martin ja damals vor Urzeiten auf dem Klav in Köln das erste Mal getroffen. Und er hat nun mal eine angenehme Stimme und das funktionierte beim Podcasten ja auch wunderbar. Schauen wir mal. Ja. Ich bin gespannt auf den Link, was da dann kommt. Ja. So, warum ist noch ein Podcast? Kennst ja das Subjektivitätsdilemma, ne? Jedes Problem erlaubt zwei Ansichten, die eigene und die falsche. So, und du hast in der Regel überall eine Mainstream-Meinung und alle anderen Ansichten sind verpönt und alles wird über den Kamm geschert und das ist ja so ein typisch deutsches Ding, ne? Also es wird nichts hinterfragt, aber in allen unseren sozialen Medien wird draufgehauen. Ja, und da muss vielleicht auch mal einer die andere, die unbequeme, die aber nicht unbedingt falsche Seite beleuchten. Und wenn es nur darum geht, festzustellen, dass Geocaching nur ein Spiel ist oder nicht ernster als Fußball ist. Ernst sind ja eigentlich nur die Regeln. Und wo ist das so? Dosenhausen. Genau. Und deswegen Dosenhausen. So. Ja. Aber wenn wir sind ja auch ein Podcast, ja, also wollen wir dann den anderen auch so ein bisschen nacheifern? Die anderen machen das ja immer so von wegen, wenn sie dann Kommentare zur letzten Folge bekommen haben, wollen wir auch jetzt mal gucken, so eine Retro-Perspektive? Wir können schon mal gucken, was dann nach dem ersten Podcast gelaufen ist, denke ich schon. Kann man ja mal drüber reden. Und in Kommentaren, da war doch, glaube ich, keine oder kaum welche. Oder war da doch was? Ich habe gar nicht mehr, du weißt ja, ich bin da manchmal so ein bisschen... Ja, diese tödliche Männerseuche, die hat mich ja jetzt quasi dahin gerafft und eigentlich wäre ich ja auch überhaupt nicht hier und vielleicht habe ich deswegen auch nur so wenig Kommentare gelesen. Nein, also ich weiß, ich habe auf einen habe ich geantwortet und da war auch noch ein anderer. Aber ob Mika uns überhaupt bis jetzt gehört hat, weiß ich ja nicht, weil ich weiß ja nicht, ob sein Gerät immer noch kaputt ist oder nicht. Ja, zumindest hat er uns dann nochmal verlinkt. Okay. Tauchen dann jetzt in der grünen Hölle auch auf. Och, wie nett. Ja. Ja, aber ich war ja neulich auf dem Event. Ah. Und da habe ich einfach mal einen rumgeschickt und habe den ganz unrepräsentativ rumfragen lassen, ob jemand Dosenhausen kennt. Okay. Und das Ergebnis, das schneiden wir jetzt hier gleich zwischendurch mal rein. Gut. Okay, draußen regnet es, dann bleiben wir halt im Vorraum stehen. Auch gut. Hi, ich mache eine kleine Umfrage zum Thema Geocaching-Podcast. Darf ich mal was fragen? Musst du doch gerade. Okay, hörst du Geocaching-Podcasts und wenn ja, welche? Ich bin mal durch Zufall auf einen gestoßen, aber ich habe nicht gezielt danach gesucht. Ah, okay. Sagt dir Dosenhausen etwas? Das ist das Ding mit der Sockenpuppe, oder? Ja. Also die Sockenpuppe ist ja garantiert ein Fake. Wer heißt denn so? Hey, ich mache eine Umfrage zum Thema Geocaching-Podcast. Darf ich mal was fragen? Klar. Hörst du zum Teil Geocaching-Podcasts und wenn ja, welche? Aber zu Dosenfischen, Tom, deswegen. Ah, okay. Sagt dir da Dosenhausen zufällig etwas? Dosenhausen. Der TJ hat da irgendwas erwähnt. Ich glaube, ist das ein neues Projekt? Ja, es kann sein, aber da darf ich noch nicht so viel drüber verraten. Ah, okay. Vielleicht hörst du da mal was von. Dankeschön. Hi, ich mache eine kleine Umfrage zum Thema Geocaching-Podcast. Darf ich mal was fragen? Ja, gerne. Hörst du Geocaching-Podcasts und wenn ja, welche? Nein, leider keine. Ah, okay. Hast du trotzdem schon mal was von Dosenhausen gehört? Dosenhausen? Ich glaube, da war was auf Twitter. Ja, das kann gut sein. Vielen Dank. Ich soll das sagen. Ja, gleich. Hi, ich mache eine Umfrage zum Thema Geocaching-Podcast. Darf ich mal was fragen? Nö. Okay. Hörst du Podcasts? Wenn ja, welche? Früher war mehr Hochsitz. Ah, Mensch, das solltest du doch erst bei der nächsten Frage fragen. Antworten. Ja, ist aber so. Na, okay, wir machen das nochmal. Hörst du Geocaching-Podcasts? Wenn ja, welche? Nö. Kein. Ja, okay. Ist egal. Weißt du was von Dosen. Weißt du irgendwas von Dosenhausen? Nein. Nicht? Nein. Ja, okay. Weil ich habe gehört, früher waren mehr Hochsitze. Ja, das stimmt schon. Ja, ne, finde ich auch. Ja. Das ist gut. Danke fürs Interview. Vielen Dank. Hi, ich mache eine Umfrage zum Thema Geocaching-Podcast. Darf ich was fragen? Ja, klar. Hörst du Geocaching-Podcasts und wenn ja, welche? Ganz selten. Ah. Sagt dir Dosenhausen vielleicht etwas? Dosenhausen schon mal gehört. Ist das wieder ein neuer Podcast mit der Sockenpuppe? Ja, das kann gut sein. Aber viel darf ich da noch nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hi, ich mache eine kleine Umfrage zum Thema Geocaching-Podcast. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Jo. Hörst du Geocaching-Podcasts und wenn ja, welche? Also bisher eigentlich nur einen, ne? Und zwar? Dosenhausen. Ach so, da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Was hast du darüber zu sagen? Also, ich muss ja sagen, ich habe den heute das erste Mal gehört, aber so wie ich das mitgekriegt habe, war das ja auch eigentlich erst so die erste Folge, ne? Und ich musste schon sehr lachen. Stell dir vor, die haben heute da ernsthaft ein Interview geführt, oder vielmehr Flo hat es erstmal probiert, ne? Und hey, TJ, der hat sich so den Arsch gedacht, ne? Da muss ich auch mal richtig kräftig mitlachen. Aber kennst du der Sockenpuppe? Ja, ist eigentlich ein guter Kollege von mir. Was? Den kennst du? Ja. Nee. Doch. Ernsthaft? Ja. Ja, nee, also, okay, was der da vom Stapel gelassen hat, war ja schon nicht so. Ja. Aber ich meine, okay, was willst du machen? Es gibt auch solche. Ja. Also diese Situation da mit den ganzen Loglöschgedöns und so weiter und so fort. Jetzt meinte er von wegen, er hätte eine neue Spezies gefunden an Keschern, die Nightlock-Löscher. Okay. Ja, aber, naja. Hängt er mir auch mit in den Ohren. Ja? Ja, ja. Du bist nicht die Einzige, alles gut. Ja, gut, okay. Ja, auf jeden Fall, das war halt Flo's erstes Interview, ne? Und ja, hier Podcast-Detonation und keine Ahnung, was der da hatte. Ich musste schon ein bisschen lachen. Tut mir zwar leid, aber naja, so ein Podcast soll ja auch ein bisschen so, ne? Ja. Entertaining, das ist gut. Ja. Auf jeden Fall, ja doch, die 64 Minuten ließen sich eigentlich echt gut anhören. Ne? Ich habe voll durchgezogen und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob jetzt in der nächsten Folge dann auch der Staubsauger irgendwie Verwendung findet. Ja gut, ich meine, wenn man sonst keine Hobbys hat, ne, hört man sich halt 64 Minuten Podcast an. Nee, hatte ich auch nicht. Also ich meine, heute hat es gesickt den ganzen Tag. Ne? Was soll ich denn sonst machen? So. Ja, da kann der Podcast ganz gelegen. Ah, und ich denke, ja, das macht schon Sinn, den das nächste Mal auch anzugucken. Ah, das ist gut. Ja. Guckst dann schön im Media Player, wie sich das Gezackte auf und ab bewegt, den Podcast angeguckt, das ist immer gut. Nee, man kann dabei ja auch noch andere Dinge machen. Man ist ja multitasking. Staubsaugen. Staubsaugen beispielsweise. Nein, als Frau ist man ja multitaskingfähig. Ah, okay. Ne? Ja, also man kann dabei zum Beispiel auch Blogs schreiben, wenn man sie dann mal schreibt. Und, aber nicht löschen heimlich. Das machen ja nur die Neider. Ja, deswegen. Also, ich weiß nicht, was du für eine bist hier. Ja, ich neide jedem. Also es ist, ich kann das ja nicht ertragen. Selbst der dämliche Tradiana Leitplanke. Nee, ey, so, hallo, wie kann so. Das? Also, da bist eine ganz Liebe. Er hat eine Dose mehr als ich und so weiter und so ja. fort. Weißt du, was mich... Ja. Es gibt Dinge, die interessieren mich einfach nicht. Und dann ist das halt so. Ich kenne das. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Interview, ne? Ja, gerne wieder, vielleicht ja beim nächsten Mal dann nochmal. Okay, mit Staubsauger dabei. Ja, also du solltest dir den Podcast vielleicht mal anhören. Ja, dann wirst du vielleicht auch, was ein Staubsauger ist. Ja, jetzt nicht so ganz konkret, weil ich denke schon, dass du weißt, was ein Staubsauger ist, aber so in Kombination mit dem Podcast hat das schon so. Eine kleine Relevanz. Ah, okay. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Hi, ich mache eine kleine Umfrage zum Thema Geocaching-Podcast. Darf ich mal was fragen? Ja. Hörst du Geocaching-Podcasts und wenn ja, welche? Nee, eigentlich noch nicht so. Ah, okay. Sagt dir Dosenhausen trotzdem etwas? Dosenhausen? Das ist doch der neue Postcard mit Team 76 und TJ und seiner Sockenpuppe. Ah, ja. Vielen Dank. Ja, bitte. Hi, ich mache eine kleine Umfrage zum Thema Geocaching-Podcast. Darf ich dich was fragen? Ja. Hörst du Geocaching-Podcasts und wenn ja, welche? Ja, gelegentlich. Dosenfische habe ich schon mal gehört. Ah, okay. Sag dir Dosenhausen vielleicht was. Dosenhausen? Keine Ahnung. Okay, danke fürs Interview. Gerne. So, du weißt ja Bescheid. Ja. Na, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Solange es der Pegel macht. Ja, der macht das schon irgendwie. Und wenn wir mal kurz übersteuert sind, also der Mensch, der diese Interviews vorgenommen hat, der hat auch gedacht, das ist so ein typisches Mikrofon, was man sich direkt vor den Mund hält. Das hörst du an einigen Stellen, also... Ja. Ein so übersteuertes Signal kriegst du eigentlich nicht mehr runter. Also ich nicht, aber ich kenne mich ja auch nicht mit Technik aus. Ne? Das ist ja wie Bock und Gärtner. Ja. Aber ich denke mal, es wird dann besser zu hören sein, weil wir es direkt reinschneiden und nicht wie das letzte Mal das Interview. Ja, weil da hat man sich ja doch sehr ja, drüber echauffiert, dass es stellenweise zu leise war und fürs Auto nicht hörbar, und ich gelobe Besserung. Ich versuch's zumindest. Ob es hinkommt, keine Ahnung. Ja. Und? Wie ist dein Gefühl für diese Folge? Mm. Kommen wir, bleiben wir unseren Themen treu, oder? Weil eigentlich habe ich, wenn ich auf unseren Themenzettel gucke. Du hast einen Themenzettel? Ja. Das hat letztes Mal so gut geklappt. Ich werde jetzt aber nicht anfangen, mit Papier zu rascheln. Nö, das mache ich dann, okay? Okay. Ich rasche mal. Okay. Okay. Ja, ich komme wieder zurück. Thema Events. Da hat sich in der letzten Zeit ja wieder viel getan. Ja, habe ich gesehen. Du hast deinen 2000sten. Hey. Ja, lange haben wir es rausgezögert. Jetzt ist es endlich passiert. Es ging total an mir vorbei. Ist der Knaller. Aber es ging absolut an mir vorbei. Ich habe zufällig gesehen, da war irgendwie was mit, und dann habe ich dann drauf geklickt und stell fest, ups. Okay. Ja. Er hatte seinen 2000er und ich war nicht dabei. Ja. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, die Mühlenleute hatten uns gefragt, von wegen, wann wir denn endlich unseren 2000sten machen. Und dann haben wir gesagt, ja, keine Ahnung. Ja, weil sie wollten uns gerne einen Cash legen. Und dann sagten wir so, ja, das ist eine liebe, tolle, nette Idee, aber ein Cash, ein physikalischer Cash, nee. Warum nicht? Ich habe einfach ein Problem damit, egal, das ist gar nicht mal auf NRW oder gemünzt, ja, das findest du überall. Du findest überall Caches, wo der Yubi-Cache so und so für den und den. Mhm. Danach kommt dann zum Beispiel Mystery oder Multi und so weiter. Es ist ja schön, dass es das kann ja auch da drin bleiben, dass es dann der Gedenkcache für eine runde Zahl ist, aber dass dann das Ganze so in den Vordergrund dann bleibt, obwohl das Ganze schon lange vorbei ist. Das heißt zum Beispiel, in Niedersachsen haben wir einen Cache gesehen, da steht dann halt in großen Lettern, steht dann, das ist der Yubi-Cache, und dann kommt ein sehr aufwendiges Rätsel. Ja, das ist eine sehr schöne Sache, aber irgendwann ist das ja dann auch, wenn der Cache liegen bleibt, das heißt also weiter gepflegt wird, ja, wen interessiert das denn dann am Ende dann noch? Dass das irgendwann mal der 2000ste oder der 3000ste oder der 5000ste war. Und da, weil wir auch Eventgänger sind, habe ich ketzerisch dann gesagt, nö, veranstalt doch ein Event für uns. Dass wir auf dem 2000ste, dass wir als 2000ste ein Event loggen. Weil die Leute, die mit uns feiern möchten, die kommen dann zu dem Event hin. Wenn sie davon wissen. Und wenn das Event vorbei ist, dann verschwindet der Cache auch wieder. So, weil das Jubiläum ist ja dann auch vorbei. Und das fand ich dann halt eine schöne Sache, dass die Mühlenleute dann für uns dann ein Event veranstaltet haben. Und danach gab es lecker Kuchen. Und ja, konnten wir unseren Stempel setzen. Und haben dann sogar noch eine schicke Erinnerungskarte bekommen. Ja. Nee, zeig sie mir einmal. Werde ich tun. Das ist schön. Ja. Ja, schick. Und dann war der 2000ste gefallen. Hier stehen wir bei 2001. Ja, Glückwunsch. Danke. Ja, und noch was hat sich in Events getan. Es gab oder es gibt... Es gibt ein Mega-Event im Norden und es gab dazu schon einen passenden Eklat. Es ging also um dieses Mega-Event im Norden oder wie auch immer in Stade. Dieses Lady-Event in Stade. Ah, okay. Und man hört und liest, es gäbe Defizite in der Kritikfähigkeit der Orga. Es sollen wohl auch schon Leute ausgeladen worden sein aufgrund von Kritik. Haben wir da jetzt so einen Gutenberg 2? Ich weiß es nicht. ich möchte das jetzt auch gar nicht so groß breit treten, was ich interessant fand. Also, ich habe es mir einfach mal angeguckt, das Listing. Ja. Und auch die zugehörige Webseite. Und es gibt zwei Sachen, die mich persönlich davon abhalten, zu diesem Event zu gehen. Unabhängig davon, was jetzt vielleicht auch noch seitens der Orga läuft. Und zwar zum einen, ich habe nirgendwo gesehen, dass man sich per Tageskasse da einbuchen kann. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, hat man nur die Möglichkeit, sich über einen Shop, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, über einen Shop anzumelden. Und nicht nur, dass man da seine Daten ja hinterlassen muss, sondern man muss sogar noch eine Telefonnummer für etwaige Rückfragen angeben. Was ich persönlich datenschutztechnisch schon sehr bedenklich finde. Was ich aber auch nicht verstehe, weil warum kann ich mich nicht, wie in Koblenz, wie sonst wo, einfach per Tageskasse dahinstellen und sagen, okay, ich möchte jetzt auch rein. So von mir aus als Kurzentschlossener. Haben die da Platzprobleme? Ist es so, dass sie räumlich so sehr, sehr begrenzt sind, dass sie da irgendwie durch die Sicherheitsauflagen dann nur so und so viele Personen reinlassen? Selbst wenn. Also ich denke schon, dass es da irgendwo eine Begrenzung geben wird, weil das ist ein Fort in der Größe oder vielleicht auch vergleichbar mit Ulm, keine Ahnung. Aber so diese Art Fort ist es eben, ne? So ein ehemaliges, ja, möglich, nee. So ein kleines Fort selber ist ja so groß nicht. Oder wie vielleicht so ein Fort 10 in Köln oder so, weißt du, so ein Ding eben. Ja, aber alte, da gehört ja immer noch Gelände mit drumherum. Ob das Gelände jetzt, ich glaube, das wird von irgendeinem Verein, wird das Ganze betreut. Und okay. Das ist ja diese Festung Grauer Ort, heißt die, aha, in Stade. Und wie groß da das Gelände ist, kann ich nicht sagen. Ich war da noch nicht vor Ort. Ja. Nur, man hätte ja sagen können, okay, wir haben für so und so viele Leute Platz. Wenn noch Karten übrig sind, kann man die an der Tageskasse kaufen, Punkt. Wäre ja machbar. Ne? Sowas ist beim Tippi gelaufen, damals auch, also da hätte man auch an die Tageskasse gekonnt, meine ich. Ja, der. In Koblenz konnte man an eine Tageskasse, also eigentlich kommt man überall an eine Tageskasse. Zahlen zu müssen oder Daten angeben zu müssen, um auf ein Event zu gehen, finde ich persönlich nicht unbedingt zeitgemäß. Obwohl es verständlich ist, dass ein Event Geld kostet. Und da auch darüber gibt es eine Diskussion, weil zuerst hat es ja geheißen, es wäre kostenlos und dann hat es dann doch Geld oder wird es doch Geld kosten und alles irgendwo verständlich. Aber dennoch, mich stört, dass ich nicht einfach zu einem Mega-Event kann und sagen, hey, ich kaufe mir jetzt eine Karte und gehe da rein. Richtig. So. Dass ich dann möglicherweise an bestimmten Sachen nicht teilnehmen kann, wie Hubschrauber-Rundflug oder irgendwelche Workshops, die ja dann möglicherweise überlaufen sind, weil die sind zeitkritisch, da haben die Leute sich eingebucht, das ist verständlich. Wenn da keiner abspringt, okay, dann ist für mich kein Platz da. Ist für wie auf jedem anderen Mega auch. Genau, aber vielleicht möchte ich das ja nicht. Nur vielleicht möchte oder sind mir meine Daten wichtig, aber das Treffen von anderen Menschen, die ich halt mag, auch. Und deswegen gehe ich zu diesem Mega hin, um einen schönen Tag mit Leuten zu verbringen. Nicht unbedingt, um das Ganze drumherum mitzumachen. Und das bleibt mir halt verwehrt, weil es keine Tageskasse gibt. Und ne, das ist für mich schon wieder so ein Ding, wo ich sage, nö, kommt für mich gar nicht in Frage. Und dann habe ich vermisst, auf der Seite, auf dieser zugehörigen Webseite, steht zwar oben im Header die GC-Nummer, aber ich habe auf der ganzen Seite keinen Link gefunden, um direkt auf das Event-Listing zu klicken. Das habe ich auch nicht verstanden. Gut, nochmal, ich bin ein alter Mann. Vielleicht habe ich das einfach nur nicht gesehen, aber für mich ist das normal auf allen anderen Events, wo es bisher war. Da hast du immer ganz groß direkt auf der Startseite den Link zum Listing und hin und her und es ist halt so. Normalerweise, also wie gesagt, das in beide Richtungen. Dass wenn du vom Groundspeak aus im Listing auf die Related Website klickst, kommst du auf die Seite des Mega-Events und halt umgedreht. So ist es eigentlich normalerweise Usus. Ja, zu diesem Eklat, das ist ganz groß in, ja, in einem Schweigende Mehrheit Podcast mit der Nummer 79 breitgetreten worden. Und auch die Doppel-O-Agenten haben es in ihrer Nummer 57 schön aufgeschlüsselt erwähnt. Und da haben die beiden sogar mal erklärt, wie man ein Event organisieren sollte. Ist in meinen Augen sehr hörenswert. In meinen Augen klasse. Nein, in meinen Ohren ist es sehr hörenswert. Und ja, kann man sich mal gut anhören. Ich finde das auch gut, dass die beiden wieder am Start sind. Ja. Ja, das ist so mein Punkt zum Event. Und sonst, ja, wäre für mich damit die Nachschau der letzten Folge durch. Es sei denn, du hast noch was. Ja, also bei Events, wir müssen es einfach sagen, ich kann nicht mehr an mich halten. Wir haben es ja, dieses Jahr ist ja wieder Leap Day. Nicht mit einem Souvenir. Leap Day. Wir haben uns alle lieb, oder was? Ja, der 29. Februar. Ach, der. Ja, unser Leap Day. Und dann war es ja so schon beim letzten Mal. Das heißt Schalltag, ne? Ja, weil 2012 gab es schon ein Souvenir. Nein, dieses Mal sind es zwei Souvenirs, die du ergattern kannst. Da wird sich der J849 aber freuen. Ach, ja. Ja, und ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht und mal auf die bei Groundspeak auf die Seite geguckt, da gibt es ja diesen lustigen Eventkalender. Ach. Ja, habe ich durch Zufall bin ich da drauf gekommen. Und da habe ich mir dann Spaß gemacht und habe in diesem Kalender auf den 29.02. gescrollt. Und dort ist eine Übersicht über die Länder, wie viele Events jeweils dann stattfinden werden an dem Tag. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass am Leap Day irgendwie großartig was anderes stattfinden wird als diese Souvenir-Events, ist sehr gering. Und wenn ich jetzt drauf schaue, aktuell sind für Deutschland 537 Events gemeldet. Damit sind wir auf jeden Fall Europameister, wenn nicht sogar Weltmeister. Nach den Handballern haben wir, die Geocacher, es jetzt auch endlich geschafft. Ja, Eventmeister Deutschland. 2016. Okay. Ob wir uns jetzt damit wirklich brüsten können, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall, wenn man die Liste reinguckt, ja, jedes Land, es ist kaum ein Land, wo Geocaching betrieben wird, was nicht ein Event hat. Ja. Die größeren Länder, wenn man hier mal schaut, Australien hat 83. Gut, in der Mitte ist auch alles ziemlich leer, also ist klar, dass sich das außenrum ist. Wie ist denn das Wetter da so um den 29. Februar? Ja, heiter bis wolkig. Nein, ist das da vielleicht auch gerade die heiße Zeit? Ich weiß es ja nicht. Wenn es da nämlich richtig bratze warm ist, da kann ich mir vorstellen, dann hat auch keiner Bock mitten in der Pampa vielleicht ein Event zu veranstalten, ne? Weil warm. Ja, und unsere Nachbarn in den Niederlanden, da schaue ich jetzt gerade mal. Wo steht's denn? Wo sind denn unsere holländischen Freunde? Netherlands. Haben sie versteckt. Nee, da unten. Ha. Netherlands 71. Also, es ist schon sehr, sehr eigenartig. Also, nö, finde ich gar nicht. Wieso? Was ist denn der 29 für ein Tag? Montag. So. Du hast also einen Montag. Wenn das jetzt ein Samstag oder ein Sonntag gewesen wäre, würde ich noch unterstellen, okay, wenn irgendwo ein Event ist, gehst du dahin. An einem Montag, wenn du zur arbeitenden Bevölkerung gehörst, hast du die Schwierigkeit, Mitternacht schlecht. Spätabends noch weit fahren, schlecht. Mittagspause, wenn nicht gerade in dem Ort, wo du bist, eins ist, schlecht. Also was machen die Leute? Ja, die machen, jeder macht so in seinem Kaff eins, ne, damit er die Möglichkeit hat, doch sein Eventpünktchen zu kriegen und das zu einer Zeit ohne großen Aufwand, das heißt nicht weit fahren, nicht viel machen, sondern die übliche halbe Stunde, zack, Punkt, tschüss. So. Und ich denke, dass daraus viele geboren werden und weil natürlich jeder diesen 29. Februar, der ihn noch nicht hat, und das wird so ziemlich alle Neucacher der letzten 3 Jahre betreffen, den für die Matrix braucht. Definitiv, da wird es dann viele 366er dann geben, ja, die da den Kalender voll haben. So, also in irgendeiner Form nachvollziehbar, und da ja Deutschland sehr cash-verrückt ist, war damit zu rechnen. Und ich gehe auch davon aus, dass einige Leute es versuchen werden, möglichst viele dieser Event-Caches an einem Tag zu machen, was ja auch geht. Wenn ich alleine bei uns in der Region denke, also ich hätte die Möglichkeit jetzt schon um Mitternacht in Wiel oder irgendwo im Großraum Wiel zu starten, dann mittags in Wiel nochmal eins mitzunehmen, das ist so ein Mittagspausending. Dann gibt es gegen Abend in mehreren Ortschaften drumherum wieder was. Und das geht dann so bis fast wieder gegen Mitternacht. Also, wenn man ein bisschen ambitioniert ist, müsste das zeitlich so auf 5 bis 10 machbar sein. Und dann, wenn es dann... Die man machen könnte. Ich hingegen werde nur zu einem Grill-Event fahren und ja, da werde ich dann auch bleiben. Aber dann klappt das ja gar nicht. Von wegen, wie möchtest du dann, sollten die Challenge Caches wieder zurückkommen, dann könntest du den Leuten dann einen Challenge Cache präsentieren: Besuche 15 Events an einem Tag. Das könntest du doch dann als Challenge Cache legen. Warum? Das habe ich mich auch bei anderen Challenge Caches schon gefragt, warum die gelegt wurden. Aber ich dachte einfach mal, ich werf das mal so einfach in den Raum. TJ legt einen Challenge Cache, findet den Fehler. Guti. Events, ich bin soweit durch. Hast du noch was für Events? Für Events habe ich nichts. Gut. Damit haben wir den, ja, quasi die Nachschau des ersten oder des letzten, des ersten und letzten bisherigen Podcasts durch. Ja. Und jetzt kommen wir zur Premiere. Der Sockenpuppes Kommentar, und den schneiden wir an dieser Stelle wieder rein, ja, damit er vernünftig hörbar ist. Tag. Mein Name ist Puppe. Sockenpuppe. Kurz, ich bin der Sockenpuppe. Das klingt zwar falsch, ist es aber nicht. Schließlich bin ich keine Sockenpüppin. Darum heißt die Sendung auch Der Sockenpuppes Kommentar. Ich bin Geocacher und ich bin nervös. Lampenfieber quasi, wegen der ersten Sendung. Es würde nicht helfen, das zu verschweigen. Ihr merkt es sowieso. Irgendwann. Vielleicht. Wäre ich nicht so introvertiert, hätte ich mich vielleicht schon früher zu Wort gemeldet. Aber man muss ja heutigen Tags immer Angst haben. Angst haben, niedergemacht zu werden. Angst haben vor Repressalien. Ja, Angst haben vor der Willkür diverser Forenangehöriger. Gut, ich hätte mir einen dieser beliebten Sockenpuppen-Accounts zulegen können, doch das wäre in meinem Fall nicht wirklich hilfreich gewesen. Da bin ich lieber ehrlich und stehe zu dem, was ich sage. In diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich lediglich verantwortlich dafür bin, was ich sage, und nicht dafür, was ihr versteht. Doch genug der Einleitung. Thema heute: Auslegungssache Guideline. Ein Fuß bleibt auf dem offiziellen Weg. So lautet die goldene Regel, wenn es um das Verstecken von Dosen in Naturschutzgebieten geht. Und das gilt nicht nur fürs Suchen, sondern auch fürs Verstecken. Für mich ist das gleichbedeutend mit einer Schrittweite bzw. einer Entfernung unter einem Meter, wenngleich der eine oder andere Cache-Owner darüber möglicherweise anders denken mag. So las ich neulich in einem Listing, man solle sich flach auf den Bauch legen, dann könne man die Füße noch so gerade auf dem Weg ausgestreckten Armes das Döschen erreichen. Nun stelle man sich einen erwachsenen Menschen vor, wie er bäuchlings mit den Füßen auf dem Weg, in den noch regenfeuchten Baratten liegt, bemüht mit ausgestreckten Armen ein Döschen aus den Wurzeln eines Baumes zu fummeln, während seine Ärmel nur Millimeter über der fäkalen Hinterlassenschaft eines Vierbeiners schwebt. Ungeachtet dessen, wie seltsam unbeteiligte Passanten dieses Verhalten fänden, welcher Sucher würde das tun? Selbstverständlich niemand. Die Mehrzahl der Kescher würde vernünftigerweise vorhersehbar einfach hingehen, damit das Schutzgebiet verletzen, um später verärgert festzustellen, in tierische Verdauungsrückstände getreten zu sein. Nicht nur im Naturschutzgebiet, nein, wenn man durch die Listings stöbert, fällt auf, dass auch bei Challenge-Caches einige Owner glauben, ihre eigenen Regeln aufstellen zu können. Vereinzelt hält sich die urbane Legende, man müsse zuerst die Aufgaben erfüllen, dürfe dann den Cache aufsuchen und sich ins Logbuch eintragen und danach erst online loggen. Und zwar genau und exakt in dieser Reihenfolge. Hübsche Ansicht, leider falsch. Um einen Challenge-Cache loggen zu können, müssen lediglich zwei Punkte erfüllt sein. Erstens, die Aufgaben müssen erfüllt und dies in der vom Owner geforderten Art und Weise dargelegt werden. Und zweitens, das physikalische Logbuch muss vom Finder signiert worden sein. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Ein Beispiel. Der Sockenpuppe fährt in den Urlaub. Irgendwo an das Gesäß der Welt, an einen Ort, wo quasi fast nie jemand hinkommt. Wie es der Zufall will, liegt genau dort ein Challenge-Cache. Na, da geht der Sockenpuppe doch hin und trägt sich ins Logbuch ein. Auch wenn er die Aufgaben noch nicht erfüllt hat. Schließlich kommt er dort nie wieder hin. An das Erfüllen der Aufgaben kann er sich später noch machen und falls er es schafft, sie zu erfüllen, bevor der Cache archiviert wird, darf er den Cache online loggen. Auch wenn der Owner etwas anderes schreibt, denn der darf lediglich die Aufgaben bestimmen, nicht jedoch die Logregeln. Auch dann nicht, wenn er sich etwas Kreatives ausgedacht oder irgendwo abgekupfert hat. Stickstoff ist ein beliebtes Beispiel. Es handelt sich um eine Cache-Idee, die mittels Einstickens des Cacher-Namens in ein Stück Stoff zu loggen ist. So geben es zumindest einzelne Owner vor, und es ist ja auch ein nettes Späßchen, das man gern mitmacht. Zumindest, solange man vor Ort die notwendige Zeit dazu hat. Oder Lust. Und die notwendige motorische Fähigkeit. Alle anderen dürfen althergebracht das Logbuch signieren, was in Form eines Logzettels oder Streifens beiliegen muss, denn bei der Stickerei handelt es sich lediglich um eine optionale, sprich alternative Logmöglichkeit. Auch wenn der Owner das anders sieht. Beim Geocaching gelten weder Präzedenzfälle, noch ist alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Auch gibt es keine Kletter-Logproof-Fotoerfordernis oder Fotolog-Erlaubnis des Owners, weil gerade kein Logbuch vor Ort ist. Zu Regelauslegungen und Loglöschungen hören Sie der Sockenpuppe oder fragen Sie Groundspeak oder Ihren zuständigen Reviewer. Damit ihr nun Zeit habt, ein oder gegebenenfalls sogar mehrere Male darüber nachzudenken, mache ich für heute Schluss. In diesem Sinne tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Sockenpuppe. Man weiß Bescheid. Ja. Der Sockenpuppes Kommentar. Nun denn. Ja, eigene Regeln von Ownern. Ja. Schon mal Erfahrung mit gehabt? Definitiv. Erstmal grundsätzlich die Auslegungssache. Die Basisregel lautet, du musst im Logbuch stehen. Das ist die Basisregel, worum es geht. Ja? Und in meinem Beispiel ist es ein T5er. Nicht jeder kann klettern. Nicht jeder sollte klettern. Das zudem noch dazu. Aber nicht jeder kann klettern und sucht sich dann jemanden, der eine Kletterausrüstung hat und auch über die üblichen Fähigkeiten, um dann eventuell für seine 81er-Matrix eventuell auch mal so einen T5er zu finden. Kannst du auch tauchen. T5 heißt ja nicht zwangsläufig klettern, auch wenn das... Ja, aber halt in dem Beispiel ist es dann so gewesen, dass dann eine Gruppe von Cachern losgezogen ist und da war ein Kletterer mit bei. Und der Kletterer hat gesagt, klar, wir machen einen netten Spaziergang, ihr helft mir ein bisschen beim Tragen von den Klamotten und dann gehen wir mal diesen Cache an. Und nachdem dann die Dose dann geborgen war und sich alle dann eingetragen hatten, Dose wieder zurück an seinen Ort, irgendwo in den Baumwipfeln, alles wieder schick, alles wieder schön, lockten natürlich dann auch alle online, die jetzt in dem Logbuch drin standen. Und da fing dann der Owner sich an zu echauffieren darüber, von wegen, ja, ihr seid ja gar nicht an der Dose gewesen. Und dann sagten die Leute natürlich richtigerweise, wieso, ich stehe doch im Logbuch. Und der ist ja da hochgeklettert. Der hat ja die Dose besorgt. Und laut den Guidelines stehe ich ja am Logbuch. Ja, aber du warst nicht selber an der Dose dran. Deswegen lösche ich jetzt dein Log. Okay. Gut, man kann das Ganze ein bisschen abkürzen. Das Ganze ging bis zu Groundspeak, weil loggen, löschen, loggen, löschen, loggen. Irgendwann wurde es dann zu blöd. Und irgendwann wurde dann von Groundspeak dann gesagt, von wegen, Leute, ganz einfache Regel. Die Leute stehen im Logbuch, nachweislich, denn Fotos gab es nämlich auch dazu vom Logbuch. Ja, das ist in Ordnung so. So, warum? Warum der Owner sich nicht daran erfreut hat, dass die Leute dann einen schönen Nachmittag hatten, seinen Cache besucht haben. Es geht nicht darum, von wegen dankbar zu sein, oh, danke, dass ihr meinen Cache besucht habt, aber er hat Leuten eine Freude gemacht. Warum muss das dann in so eine Richtung dann ausarten? Ja, hat vielleicht was mit den Vorstellungen zu tun, die ein Owner davon hat, wie sein Cache eben gelockt werden muss. Also ich denke schon, dass viele Leute einen gewissen Anspruch haben, dass die Sachen halt genau so passieren, wie sie es gerne hätten. Ne? Das heißt, einer geht hin und macht dann das Final auf 25 Meter in den Baum und dann erwartet er aber auch, dass jeder da hochgeht und dann, wie es früher Usus war, halt sein Foto an der Dose macht. Was also nicht nötig ist und ja, was auch gar nicht sein muss. Ne? Weil, warum? Ja. Deswegen. Und von diesen alten Vorstellungen müssen die Leute einfach mal runter. Und das ist genauso mit diesen, ja, wie das der Sockenpuppe sagte, diese Stickstoff-Caches oder die Fädel deinen Namen mit Buchstabenperlen auf eine Schnur oder hämmer deinen Namen mit Hammer und Meißel in einen Stein rein. Ist ja alles schön. Wenn ich die Zeit habe, ist das auch in Ordnung. Aber wenn jetzt einer nur einen Arm hat und vielleicht aufgrund der Kälte nicht in der Lage ist, mit dem Fuß den Meißel zu halten, dann hat der ein Problem. So. Und dass der dann nicht loggen kann, wäre in meinen Augen diskriminierend. Davon ganz abgesehen, dass es nicht der Guideline entspricht, weil er muss ja ein Logbuch signieren. Richtig. Oder ein Papierstreifen oder was auch immer. Und dieser ganze andere, in Anführungszeichen Spaß, Unsinn, wie auch immer, ist zwar nett optional, aber ja, muss jeder selber wissen, ob er den Spaß halt mitmachen möchte. Richtig. So, und wenn ich jetzt gerade keine Zeit und keinen Bock habe, dann mache ich den nicht mit. Dann schreibe ich mir das Logbuch. Und wenn kein Logbuch da ist, dann ja, dann müsste man den Owner vielleicht mal darauf hinweisen, dass da eigentlich eins zugehört. In der Hoffnung, dass er einsichtig ist. Sind die wenigsten dann, wenn es so weit eskaliert, dass dann diese Diskussion dann losgeht, sind die wenigsten dann eigentlich, da sind wir wieder bei der Kritikfähigkeit, da sind die Leute nicht dazu bereit und als Abschlussreaktion passiert dann immer dasselbe, fast immer dasselbe. Der Cache wird archiviert. Ja, manchmal sogar vom Owner selber. Meistens Frust. Ja, ja, meistens vom Owner selber, ja sicher. Ja gut, ab und zu soll es auch vorkommen, dass Reviewer dann darauf hinweisen, dass da auch noch ein Logbuch zugehört und die Leute nicht einsehen, nachzubessern. Ne? Ja. Das ist dann... Letztendlich, wenn er nicht einsieht, dass aber er... Aber gut, was weg ist, ist weg, ne? Ja, aber Platz für Neues. Wenn er nicht einsieht, dass er nachbessern muss, ja, es ist letztendlich genau dasselbe. Er, durch sein Handeln, archiviert er eigentlich den Cache. Dass dann am Ende, dann im Archivierungslog, dann der Reviewer drin steht, ist Makulatur. Letztendlich, durch sein Verhalten, ob er es jetzt nun aktiv macht oder passiv macht, durch sein Verhalten wandert der Cache ins Archiv. Punkt. Ja. Ja. Dann ist das so. Richtig. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem, also wenn das jetzt wirklich so wäre und man nochmal auf Stade zurückblickt, ja, oder vorblickt, kann man Leute eigentlich ausladen? Aktiv ausladen? So nach dem Motto, ein Event ist für alle da und der hat jetzt mein Event kritisiert, der darf jetzt nicht kommen. Grundsätzlich ist es ja, da hatten wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, mit den EOPs und mit den offiziellen Events. Du kannst jemanden eigentlich, so wie das Loggen, kannst du ihm ja nicht verbieten. Wenn er das Event loggen möchte, das definitiv kannst du ihm nicht verbieten. Wie weit dann das Hausrecht dann reicht, das heißt also, dass er sagt, ich habe hier auf diesem Gelände, bei diesem Event habe ich Hausrecht und dich dann nicht daran reinlässt, das steht dann noch auf einem anderen Blatt. Aber das ist ja gar nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist ganz einfach, dass die Leute eine Sache nicht verstehen. Wenn dort ein Fass aufgemacht wird, das bedeutet, dass ich jemanden aktiv auslade, dass ich jetzt sage, als Beispiel, der böse, böse TJ, der war jetzt böse zu mir und ich sage, du darfst nicht zu meinem Event kommen. Dann bringe ich einen Stein ins Rollen, den ich ja gar nicht aufhalten kann. Weil sobald das publik wird und das durch die verschiedenen Medien durchgeht, ob es Twitter ist, ob es Facebook ist, ob es Podcasts sind, ob es Blogs sind, es ist vollkommen irrelevant. Sobald das die Runde macht, dass du dort sagst von wegen, der TJ darf nicht kommen. Und andere Leute haben sich schon darauf gefreut, eventuell auf dem Event, Mensch, den Kerl habe ich schon lange nicht mehr gesehen, kann man mal den mit dem mal wieder Nachmittag schnacken, wenn er Zeit hat. So, das wird komplett unterschätzt. Ja, so gesehen schon. Klar, da wird es mit Sicherheit auch Sympathie, Absagen geben, kann ich mir gut vorstellen. Das wäre nicht das erste Mal. Wir haben das damals gesehen bei Mainz, was das für eine Welle ausgelöst hat. Und die Masse wird es nicht mitgekriegt haben. Aber in Mainz, ich habe es über Twitter mitbekommen, wie viele Leute gesagt haben, danke, das war's. Für alle Leute, die sich eventuell gefreut hatten, dass ich in Mainz auflaufe, bin ich dabei. Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber in dem Sinne, so wurde es geschrieben. Ja, der alte Mann muss jetzt wieder was für seine Stimme tun. Muss ein Teechen trinken. Ja. Hat ja deine Holde sehr nett für mich gemacht. Ja, und jetzt ist er alle und ich krieg nichts mehr. Ja, hast du jetzt davon. Ja, passiert. Dafür gehst du gleich rauchen. Ja. Möglicherweise. So. So hat jeder seine Drogen, ne? Ich trinke zum Beispiel Tee. Okay, heute. Ja, aber das sind so einfach Sachen. Grundsätzlich ist es klar, ich muss mir nicht alles, als Veranstalter muss ich mir nicht alles gefallen lassen. Aber ich muss darüber nachdenken, dass welche Reaktion auf meine Aktion folgt. Das darf ich einfach nicht vergessen. Und so leid es mir tut, dass ob es jetzt ein kleines Event ist oder ein großes Event ist, ja, was da dann teilweise dann passiert, ja, wie jetzt zum Beispiel mit Stade, dass Leute aktiv ausgeladen werden. Ja? Hat der oder die Owner, Orgas oder wie man es jetzt auch nennen mag, haben die da vorher drüber nachgedacht, was sie da damit dann eventuell lostreten könnten? Keine Ahnung. Ich habe mit denen nicht geredet. Die Gutenberger haben es zu spüren bekommen. Die haben sich letztendlich ein Ei drauf gepellt. Die haben gesagt, von wegen ist mir vollkommen egal, wir kriegen unsere, was weiß ich, 1000 Leute da zusammen. Ja, hat der Stader auch. Ja. Könnte denen theoretisch auch egal sein. Ja? Weißt du? Das ist vollkommen egal, ob du irgendwo einen Blog hast, ob du irgendwo einen Podcast machst oder sonst irgendwo was schreibst. Ja? Es wird immer irgendjemand geben, der das zu kritisieren hat. Und du kannst noch so einen schönen Cash legen, irgendeiner findet den bestimmt scheiße. Das ist einfach so. Definitiv. So. Jetzt liegt es doch bei dir zu sagen, okay, der findet den scheiße, der hat sich jetzt drüber echauffiert, ich sag dir jetzt was zu. Oder du hast so diese Mentalität, was kratzt den Baum, wenn die Sau sich an ihr reibt. Richtig. Ne? Brauchst du vielleicht so ein bisschen mentale Stärke für, zu sagen, okay, aber ich gehe mal davon aus, bei 1000 Anmeldungen, da wird es mindestens 50 Leute geben, die irgendwas zu maulen haben. Ja? Entweder vorher oder nachher. Nachher definitiv. Nachher auf jeden Fall, weil entweder das Essen wird nicht pünktlich gebracht, die Toilette war schmutzig oder weiß der Geier was. Die Windrichtung stimmte nicht. Ja, oder die Shops, die standen viel zu weit von der Essbude weg und man konnte nicht gleichzeitig kauen. Also irgendwann ist ja immer. Ne? Ja. Ja. Oder die Coin war nicht schön, was weiß ich. Ja, haben wir auch schon Erfahrungen mit hässlichen Coins, haben wir echt schon Erfahrungen gesammelt. So, also irgendwas wird immer sein. So, wie gehen die denn im Nachhinein dann damit um? Löschen die dann die Logs? Die Attended-Logs? Weil da was drinsteht, was nicht gefällt. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich mir dann sage, schade. Ja. Ja. Aber steckt man nicht drin? Nee, definitiv nicht. Und dann, ich bin auch gespannt. Also ich habe das, die ganze Stadegeschichte habe ich eigentlich nur so mit am Rande mitbekommen. Aber jetzt, denke ich mal, werde ich mal mehr ein Auge drauf werfen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Weil wir haben, gerade was Großevents angeht, ja, früher, zu deiner Zeit, als du mir früher gecasht hast, damals, ja, da gab es ein oder zwei Mega-Events im ganzen Jahr. Ja, wenn die Saison, die Mega-Event-Saison wieder losgeht, dann kannst du theoretisch jedes Wochenende auf dem Mega fahren. Ja, bestes Beispiel, das ist Koblenz und nach der Vulkane. Ja, ist für mich Tagestour, ne? Ja. Denke ich auf jeden Fall drüber nach. Ja, es bietet sich auch an. Und nach der Vulkane ist ja mittlerweile eigentlich schon ein Traditionsevent. Ja, wenn auch viele Leute rummaulen. Ja, wie immer. Kommerziell. Hm. Ja. Wie jedes Event. Ja. Aber andersrum, keiner macht sich darüber Gedanken, was es dann zum Beispiel kostet, die Halle, eine Halle, also eine Örtlichkeit anzumieten, beziehungsweise die kriegt man auch nicht alles für lau, aber sich dann über den kommerziellen Aspekt dann echauffieren. Es sei denn, also wenn nichts mehr dabei ist. Ich habe einfach persönlich ein Problem damit, wenn ich erkenne, dass die Shops und so weiter, der Tourismus und so weiter dabei ist, um dieses Event überhaupt entstehen zu lassen. Aber das eigentliche Event nicht komplett in den Hintergrund drückt. Ja, das sind also, für den einen sind es die Workshops, für die anderen sind es eventuell noch Führungen, die damit, weil es eine Örtlichkeit ist, wo dann nochmal Führungen mit dabei sind und so weiter. Wenn da noch wirklich dann noch was dabei ist und nicht nur einfach eine Halle, ja, stellen wir die Shops rein, schreiben vorne Giga drauf. Ah ja, und an der Seite packen wir noch ein, wie heißt dieses andere Icon da, was da mit dabei war? Prag das erste Mal in Europa. Ach so. Hier, wie heißt Matze. Das Matze, genau. Ich stelle noch ein Matze mit dabei und nenne das Ganze dann Giga. Ja? Denn wir waren nicht da. Wir haben, was davor vorher vorgefallen ist, war für uns ein Grund zu sagen, von wegen, das Event ist aus dem Kalender rausgestrichen. Das tun wir uns nicht an. Wenn Leute dort so behandelt werden, man selber möchte nicht so behandelt werden, und wenn bestimmte Leute nicht kommen, dann brauche ich da auch nicht hin. War also Drops an der Stelle gelutscht. Und das Feedback von den Leuten, wirklich unterschiedlichster Couleur. Ja? Du hast dann dich mit Leuten unterhalten, die richtig lange dabei sind, teilweise so acht Jahre, sieben Jahre schon als Geocacher unterwegs sind und teilweise auch Frischlinge, ja, die dann vielleicht gerade mal ihre ersten 200 Funde auf der Uhr haben. Und alle haben dasselbe berichtet, dass das Ganze einfach nur eine Halle mit Shops drin war, nichts mit dabei. Und jeder hat eine subjektive Empfindung für so einen Besuch, ja? Aber wenn so viele unterschiedliche Leute, die dasselbe berichten, wird wohl dann, muss man doch davon ausgehen, dass ein Quäntchen Wahrheit damit dabei ist. Ja. Das ist so. Aber Events, ne? Könnte man stundenlang drüber reden, tun wir jetzt wahrscheinlich auch. Ja. Sollten wir vielleicht lassen. Reden wir lieber über Caches. Oh. Über das Cachen. Ja. Ich habe gehört, der Sockenpuppe will einen Cache legen. Ach. Erzähl. Er will eine Dose legen. Mhm. Und wird wohl ein aufwendigerer Ratehaken-Multi. Oh, ein Multi. Aber was da genau mit ist, keine Ahnung. Steht wohl noch in Startlöchern. Okay. Muss man mal weiter beobachten. Tja. Den hat es jetzt wohl richtig gerissen. Ja, das muss mal überraschen, was da noch kommt. Ja. Aber Thema Caches, wenn wir da gerade schon dabei sind, ne? Sprich. Wir haben ja, die Deutschen sind ja die einzigen, die das Nano-Icon fordern. Ja, aufgrund dieser kleinen Nano-Behälter, diese magnetischen... Warum? Ja, ist egal, warum sie es fordern. Wir sind auch das, die Deutschen sind das einzige Land, die das haben wollen. Die anderen sind da, den anderen ist es sowas von Rille. Ja, aber es ist doch Mikro. Ja. Auf jeden Fall, du weißt. Der eigentliche Mikro ist ja, das habe ich mal ausgerechnet irgendwann, der eigentliche Mikro, den wir jetzt haben, ist eigentlich der Nano bezogen auf den Regular-Behälter, volumentechnisch. Ja. Ja, so. Also wenn du die Größe des Regulars ist ja bei Groundspeak irgendwo dargelegt, ne? Okay. Hat ein Füllungsverhältnis von bis. Mhm. So, wenn du das jetzt als Standard nimmst und du rechnest davon runter in Richtung Nano, dann ist der Mikro ja eigentlich der Nano von der Füllmenge des Regulars. Okay. So, insofern wäre der Nano ja eigentlich was ganz anderes. Und die Begrifflichkeit Nano ist für dieses kleine Ding ja komplett falsch. Okay. Insofern, Ja gut, aber das Schöne ist ja, in diesen magnetischen Nanos ist ja mal der Lokstreifen drin. Und ja. Das war vor der 2000. Dose war dann bei der Cache-Suche war dann auch mal wieder so ein Nano dabei. Und wir hatten diesmal ausnahmsweise mal Glück. Das heißt, Nano wurde gefunden, Nano wurde aufgeschraubt, Logbuch war nicht reingequetscht. Es war vernünftig aufgewickelt und der Magnet hielt auch noch im Gehäuse. Man konnte anständig loggen. Ja, also da waren schon, es war kein neues Nano-Logbuch, da waren schon zig Funde drauf. Aber jeder der Finder hatte es geschafft, das Logbuch nach seinem Log wieder vernünftig in den Behälter wieder zurückzupacken. Richtig, erst in den Deckel das Logbuch rein und dann den Deckel in das Gehäuse reinzuschrauben. Das ist der erste Cache dieser Art, wo ich das beobachten konnte. Die Leute haben eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, haben sie Zeit, nach einem Cache zu suchen, ja? Aber danach keine 20 Sekunden, um das Logbuch wieder vernünftig aufzuwickeln. Mit dem Paddling ist das so genau dasselbe. Wie? Du weißt auch, Geocacher, ne? Guck dir mal Events an, also es gibt sehr viele, die haben einfach Wurstfinger. Also die kriegen das motorisch nicht auf die Reihe, dieses kleine Ding aufzuwickeln. Ja. Das ist einfach... Ja, aber guck mal, wenn ich diese Aussage zugrunde lege, gehen wir eine Größe nach oben, gehen wir zum Paddling. Ja? Die Leute sind nicht in der Lage, da hast du einen Paddling mit einem Original Paddling Logbuch, wenn man es so nennen mag, diese Größen, dieses Format, ja. Und du machst den Paddling auf, guckst in den Paddling hinein und stellst dann fest, oh, da unten scheint jemand Altpapier drin zu sammeln. Warum? Ja, das hatte ich ja. Also bei meinem ist es so. Ich hatte jetzt, mich schrieb einer an. Ja. Bei deiner Waldkapelle, und also schrieb mich noch nicht mal an, sondern er schrieb im Log, dass das Logbuch in einem, weiß ich nicht, desolaten Zustand wäre oder irgendwie okay. sowas. Ne? Und ich dachte schon, hä? Ist ein Paddling, ist eigentlich noch nie was gewesen. Du hast erst vor ein paar Wochen den Logstreifen neuen dazugelegt, also noch nicht mal gewechselt. Das war wahrscheinlich das Problem. Da habe ich jetzt gefragt, hör mal, also hat man angeschrieben und sagte, ja. kannst du mir mal sagen, was damit ist, weil dicht sein sollte eigentlich, ist ja ein Paddling. Was ist denn da jetzt so? Ja, sagt er, da sind jetzt zwei Lokstreifen drin. Der eine ist wie eine Ziehharmonika unten in den Paddling reingeknüttelt und dann passte der andere von der Länge ja auch nicht mehr und der ist jetzt wie eine Ziehharmonika obendrauf. Was für mich jetzt ganz klar bedeutet, zwei Paddling-Logbücher in einem Paddling überfordern Geocacher. Ja, scheinbar. Auf Extrem. Ja. Ne? Und das, es ist komplett unverständlich. Weil das, ja, es ist auch in vielen Filmdosen ist es ja ähnlich. Ne? Sobald ein zweiter Streifen dazukommt, hast du da so ein Geknülle. Ja. Es ist schon sehr... Ja, aber es ist dasselbe wie bei Nano, dass die Leute... man kann ja nicht nur alles immer auf Wurstfinger schieben. Die Leute haben Zeit, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, wenn er etwas schwerer versteckt ist, ja, haben die haben alle Zeit der Welt, diesen Cache zu suchen, aber danach, wenn dann gelockt wurde, haben sie keine Zeit mehr, das Logbuch ordnungsgemäß pfleglich zurück in den Behältnis zu packen und dann den Cache wieder zurückzulegen. Vielleicht sollte man einfach hingehen und sagen, oder ins Listing schreiben, du brauchst für diesen Cache circa eine halbe Stunde. Und dann hängst du das Ding so offensichtlich hin, dass es dich quasi anspringt. Ja. So? Das heißt, du kommst hin, du rechnest damit, scheiße, ich brauche für diesen Cache eine halbe Stunde. Dann kommst du hin, siehst das Ding sofort und hast quasi 25 Minuten Zeit, das Logbuch ordentlich wieder reinzutun, weil du ihn ja sofort gefunden hast. Ja. Wäre das hilfreich? Nein, es wird nicht genutzt, weil, was interessiert mich das? Ich habe ja meinen Punkt. Ich stehe ja im Logbuch. Vor allem, wenn es ein Tradi-Nano ist, dann wird das Listing auch gar nicht gelesen. Ne? Ja. Und das übliche Problem. Ja. Aber gut. Das Problem ist ja... ich schweife jetzt mal ein bisschen ab. Oh. Ja. Weil das Thema ist mit dem Owner. Ja? Jetzt haben wir die ganze Zeit immer die Cacher, die bösen Cacher. Aber dass es auch Owner gibt, wieder nach dem Motto, mein Cache, der liegt dort, mein Cache liegt dort schon lange. Mhm. Und der bleibt dort auch liegen. Mhm. Es ist vollkommen irrelevant, ob sich die Umgebung um den Cache herum geändert hat. Beliebtes Beispiel ist ja zum Beispiel jetzt so im ländlichen Bereich, dass ja überall ein Supermarkt hingeklatscht wird. So. Das heißt also, dort verändert sich die Landschaft und der Cache, der lag schon vorher da. Kommt aber keiner mal dann da auf die Idee zu überprüfen, ob der Cache da jetzt noch so liegen bleiben kann. Das ist einfach so nach dem so dickebastig. Mein Cache lag da vorher. Was die jetzt da hinbauen, ist mir vollkommen egal. Der Cache bleibt da liegen. Das ist jetzt so. Punkt. Wer sich darüber echauffiert, dass das jetzt durch zum Beispiel eine Lärmschutzwand, ja, weil die da hingezogen wurde, wenn das jetzt blöd erreichbar ist und so weiter, interessiert mich das doch nicht. Mein Cache lag da vorher, vor der Lärmschutzwand, lag vor dem Supermarkt, lag vor allem anderen von Anbeginn der Zeit. Und? Ja, dass man da eventuell dann mal drüber nachdenkt, ob das noch so gangbar ist, ob der Cache, an der Stelle der Cache noch Sinn macht. Man kann den Cache doch vielleicht, da helfen einem die Reviewer doch. Ja? Kann ich den Cache verlegen? Und die Reviewer unterstützen einen da ja sogar noch mit bei. Ja, da kannst du hinlegen, da wäre es in Ordnung. Wenn es unter, so wie ich das einmal gesehen habe, wenn es unter einer gewissen Distanz bleibt, kann der Owner das ja sogar selber machen. und dann eventuell ein neues Zuhause. Es geht nicht darum, dass der Cache archiviert wird. Ja? Ich möchte den Leuten ja auch nicht das Spiel kaputt machen. Aber warum kann ich nicht akzeptieren, dass, wenn sich die Landschaft um einen Cache drumherum verändert, ja, dass ich dann eventuell gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen muss? Ja, sollte man oder sollte einem der gesunde Menschenverstand eigentlich sagen, ne? Ja. Dass man da was machen sollte. So, und wenn ich dann als Erweiterung dann noch mit dabei habe, von wegen, ja, Aussagen wie, ich habe doch ein Listing reingeschrieben, da könnte Stacheldraht liegen. Mhm. Gut, Tradi? Ein Tradi, hast du eben gerade gesagt, Listing? Im ländlichen Bereich kann überall Stacheldraht liegen. Ja, aber kein NATO-S-Draht. Der hat da eigentlich so auch gar nicht rumzuliegen. Ja, lag er und hat einen Cache. Wenn er da einfach nur so rumliegt und liegt da vielleicht auf dem Lost Place rum? Nee, war kein Lost Place, war einfach nur ein Tradi. Und da ist ja dann, wie Listing lesen, wird ja überbewertet und im Listing stand drin, es könnte eventuell Stacheldraht liegen. Ja, wenn dort S-Draht liegt, dann lege ich doch da keinen Cache hin. Noch nicht mal um das Icon mit dem Todes... Wieso das denn? Verstehe ich jetzt nicht. Ganz einfach, weil ich von der Einstellung her dahin gehöre, ich hätte kein Interesse daran. Du bist aber auch so ein Narzisst, ne? Ja. Ich, von meiner Einstellung her. Ja. Ja, lass doch einfach mal. Nein. Aber so ist nicht jeder. Ja, aber warum sollen sich andere Menschen an einem Cache verletzen? Du bringst Leute dazu, auf den Baum zu klettern, da kann der runterfallen, da kann er sich verletzen. Ja, du bringst Leute zu allen möglichen komischen Sachen. Die sollen auf Schilder klettern oder sollen in irgendwelche Kanalisationsdinger oder nur unter Brücken rumeiern oder. Ja, du bringst Leute in Gegenden, wo vielleicht Schlangen, Skorpione und Krokodile sind, weil du da deine Dose versteckt hast. Oder giftige Spinnen. Andere Länder, andere Sitten. Ja. Oder du holst dir einfach nur eine Zecke und hast nachher Borreliose oder was weiß ich was. Hey, wenn du geocachen gehst, da kannst du bei sterben. Das ist nun mal so. Und ich glaube, das steht auch so ähnlich irgendwo in den Nutzungsbestimmungen von Groundspeak, ne? Dass Geocachen doch gefährlich sein kann. Und dass du dir genau überlegen sollst, was du da tust. Ja. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, vielleicht beim Geocachen dein Leben zu lassen, dann lass es doch besser. Also nicht das Leben, sondern das Geocachen. Ja, dann muss ich mit dem Geocachen aufhören. Ja, im Zweifelsfalle ja. Aber nur weil irgendwo, jetzt stell dir mal vor, da liegt jetzt ein Stück Stacheldraht. Dann schreibt er das doch noch rein, dass da ein Stück Stacheldraht ist, damit du aufpassen kannst. Ist ja jetzt noch nett von ihm. Viel schlimmer wäre es ja, wenn er es nicht reinschreibt und einer greift rein. Nur weil der andere das Listing nicht liest, ist das ja nicht sein Problem. Der hat ja darauf hingewiesen. Ja? Ja, aber wenn ich für einen einfachen Tradi 1,5, ja, wenn da die Leute dann durch Stacheldraht und durch S-Draht, wie gesagt. Müssen sie doch nicht. Vielleicht kann man von der anderen Seite hingehen. Oder war das so ein Ring S-Draht rundherum um die... Nee, es war einfach so, dass ich... Das ist so eine Kombination, dass sich die baulichen Gegebenheiten einfach geändert haben und dass man von der freien Seite aus nicht mehr hinkam. Das heißt also, man ist so oder so durch S-Draht und Stacheldrahtgebiet durchgelaufen. Ja. Das könnte ich ganz frech sagen, die Leute, die gedient haben, haben da einen Vorteil, was? Hast du noch die Zange dabei und die Handschuhe? Handschuhe habe ich immer dabei. Ja, aber Zangen nicht, weil wozu soll ich eine Zange nehmen? Ich mache doch nicht anderen Leuten Eigentum kaputt. Ja, sagst du nichts mehr, ne? Nee, ja, sprachlos. Leute, die Zangen dabei haben, also das sind ja quasi... So, und dann bist du versehentlich noch hier auf dem Lost Place und hast eine Zange dabei und Handschuhe. Ja, dann hast du direkt Party oder bist zu nah an der Eisenbahn und plötzlich, ne, da ist schon wieder einer, der Eisenbahnschienen klauen möchte hier, ne? So ein Metalldieb. Haha, zack. Das will ich sehen, wie du mit einer kleinen Kneifzange dich versuchst an der Schiene. Es hat, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, es hat vor Zeiten auch mal so diverse Einträge in verschiedenen Foren gegeben, wo sowas also auch passiert ist. Ne? Da waren alte Eisenbahnanlagen gewesen, die also schon seit langem nicht mehr genutzt worden sind. Und da waren halt auch sehr oft Metalldiebe unterwegs gewesen. Ja, dann haben Geocacher nur eine Dose gesucht und die wurden dann sehr unsanft festgenommen, alles eingezogen, eingekerkert. Bis zur Anhörung dauerte das ein paar Stunden. Oh, und dann konnten die erstmal darlegen, dass sie... keine Metalldiebe sind, sondern die wussten überhaupt nicht, wie ihnen geschieht, ne? Aber die Polizei, die ließ sich das auch gar nicht erklären. Das ist heute mit Sicherheit anders, weil jeder kennt Geocaching und, ne? Aber ich weiß gar nicht, das ist bestimmt jetzt 7-8 Jahre her oder so. Aber das war richtig Knaller. Früher. Ja. Damals. Ja, und das war dann nicht unbedingt besser, weil, wie gesagt, heutzutage weiß die Polizei, was Geocacher sind, in der Regel. Aber damals wussten sie es halt nicht. Und wenn du da mit dem falschen Equipment an der falschen Stelle aufgelaufen bist, dann könnte das schon mal böse werden. Ja gut, damals und kann es ja heute immer noch. Ja, aber damals war es auch so, ich kenne es ja aus den Erzählungen raus, wenn dann ein Cache gelegt wurde, dann war innerhalb der ersten Woche war ein Finder. Einer hat den FTF gemacht nach einer Woche. Und innerhalb eines Monats, wenn es ein sehr stark frequentierter Cache war, dann waren da 5 Cacher vor Ort. Damals. Mhm. Ja, heute habe ich die ersten 50 Leute ja schon am ersten in den ersten 2 Stunden durch. Das liegt ja am Owner. Inwiefern? Kann er seinen Cache so machen und da hinlegen, dass da eben innerhalb der ersten 50 Stunden schon mal gar keiner hinkommt. Liegt ja am Owner. Ja, wo, zeig mir jetzt bitte hier bei uns im NRW, sag mir mal so aus dem Kopf raus eine Location, wo du 50 Stunden die Leute abhalten kannst. Und wenn du das Rätsel lösen musst? D5er sind kein Problem. Okay. Beim Bonus zu den Kascha-Welten, der lag mehrere Wochen, bevor der gefunden wurde. Und der wurde nur gefunden, weil es einen Abstandskonflikt gab und die dann mit einer ganzen Menge Leute in den Wald gelaufen sind, um diese 160 mal 160 Meter abzusuchen. Ansonsten... Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also, ansonsten, geht. Aber ansonsten... Es geht schon. Ja, aber wie gesagt, hier in dem Bereich... egal, also D5, da kann das fieseste Rätsel sein. Gut, ich könnte jetzt Ketzer sein und sagen, ich habe ein Waldstück. Ne? Kann ich ja haben. Ja. Also, ich habe ein Waldstück, da sind Bäume drin, die werden sowieso nächstes Jahr abgeholzt, als Beispiel. Das heißt, 3 Monate muss ein Cache liegen, in der Zeit bin ich auf jeden Fall drin. Das ist auch vollkommen egal, wenn das kein besonderes Wertholz ist, auch wurscht. Und ja, da gebe ich die Koordinate an und mache einen Nano-Annenbaum. So, jetzt. Mal gucken. Und am besten noch Rinde oben auf den Nano-Behälter draufkleben. Ja, irgendwie. Unter Rinde oder in ehemaliges Astloch oder vollkommen egal, an irgendeinem Baum in irgendeiner Höhe. Und wenn das dicht genug ist, ja, dann ist das eben so. Also ich glaube nicht, dass da innerhalb der ersten 50 Stunden Lock kommt. Sei denn, es geht einer hin. Ja, und wenn du dann Plastik-Nano nimmst, also diese fiesen kleinen, ja. So ein Ding, dann kommt, da kannst du noch nicht mal mit deiner Suchspindel dran. Also, dann hast du richtig verloren. Ja, hast aber auch dann wirklich um den Preis des Holzes dann. Die graben dir den kompletten Wald um. Ja, gut, dann kriegen die Wurzeln halt mal Luft, ne? Boah. Also was ich auf meinem guten Boden mache, ist ja erstmal meine Sache. Das ist richtig. Ist jetzt rein fiktiv, aber es ist also machbar. Es ist alles machbar. Ja. Guti, dann hast du noch was. Oh, ich habe noch ganz viel. Okay. Zum einen möchte ich mal auf eine Seite hinweisen, auf die ich zufällig gestoßen bin. Und zwar, die heißt feelfreetodiscover.de. Und die geht darum, dass man nicht unbedingt alles discovern sollte, was man so listenmäßig vor die Nase gelegt bekommt. Ist in meinen Augen empfehlenswert und sollte sich einfach mal jeder reintun. Ja, definitiv. Die Seite gibt es ja jetzt schon ein paar Tage. Ja, ich bin jetzt erst vorgestern, glaube ich, drüber gefallen. Okay. Durch einen reinen Zufall, weil in Twitter ist, glaube ich, darauf hingewiesen worden und da. Ja, aber das, also die gibt es schon seit dem sagenumwobenen Log auf Jeremys Tags. Bitte? Ja, irgendwie ist von Jeremy von Groundspeak ist eine Tracking-Nummer auf eine der Listen gewandert. Und auf einmal fühlten sich denn diese Listenlogger dann bemüßigt dazu, auch Jeremys Trackables zu loggen. Was er dann auf einmal nicht so lustig fand. Mhm. Als eine Reaktion, also das war ja in Deutschland schon weitaus bekannter, dass diese ganzen Listen, dass schon seitdem wir angefangen haben im Cachen, gibt es eigentlich diese Listen. Also wir sind, als wir im Cachen angefangen haben, hat man uns das schon erklärt, von wegen, da gibt es Leute, die mit diesen Listen rumlaufen. Weißt du, als ich mit dem Geocachen angefangen habe, ne, wäre das Papierverschwendung gewesen. Weil da gab es ein paar TBs. Ja. Da gab es noch nicht mal Münzen. Da gab es die Jeeps. Die gab es da weißt schon. Also da gab es nix. Ja, aber zumindest gab es eure Jeeps. Gut, die waren auch, waren auch TBs, aber... Ja, aber mein Gott, die wurden dann, weiß ich gar nicht, wann ich meinen ersten Jeep mal in der Hand hatte. Ja. Und meistens wurden die auch von so speziellen Geocachern gehortet. Die hatten dann zwei oder drei und schleppten die dann zu jedem Event mit und haben die bloß nicht mehr laufen lassen, weil sie hatten die ja dann in der Hand. Ja. Das ist auch so was, was ich nicht in den Kopf kriege. Ne? Warum man Sachen behalten muss, also Trackables behalten muss, und nicht mehr weiterreisen lässt und immer nur mal hier oder da zum Event mitnimmt, weil man davon nicht lassen kann. Das ist immerhin nicht deren Eigentum. Ja, aber das ist nicht in die Köpfe reinzukriegen, weil sie können sich ja dann auf dem Event dann profilieren damit. Ich habe einen Jeep und du nicht. Nee, drei. Da stehen dann vor dem drei rum und wenn er gnädig ist, darfst du sie discovern. Ja, es das ist ja absolut egal. Albern. Aber ich habe jetzt diese Schwanzverlängerung und du nicht. So einfach ist das. Jeep. Ja. Okay. Drei Jeeps hintereinander. Ja, ja. Weißt du, warum drei? Ja? Weil du immer sehr viele Ersatzteile brauchst. Oh. Boah, war der schlecht. Ja, ist aber so. Ja, gut. Aber eine Reaktion war schon im Vorfeld, bevor Groundspeak dann noch endlich mal Maßnahmen ergriffen hat, war dann diese Feel Free to Discover Webseite. Und die ist aber nicht von Groundspeak. Nein, die ist nicht von Groundspeak. Das ist ja eine deutsche Seite von uns allen bekannten Cacher. Und okay. Ja, ist zumindest bekannt. Ja, aber immer noch gut. Ja, richtig. Und erst viel später hat ja Groundspeak selber darauf reagiert, dass es die Möglichkeit gibt, Trackables zu sperren. Ja, aber sehr viel später. Das ist ja erst seit kurzem so. Richtig. Aber ich nutze das auch. Weil ich habe ja auch einen, der von einem meiner Trackables hat irgendein Spezialist ein Foto mit sichtbarer, lesbarer Tracking-Nummer irgendwo in ein Portfolio oder in so einen öffentlichen, ich stelle meine Fotos aus Webseiten, Kalender gepackt und seitdem wird der regelmäßig gefunden und auch gelockt. Bis ich ihn jetzt halt mal gesperrt hatte. Ja. Und seitdem passiert das nicht mehr. Ja. Ja gut, man kriegt ja nichts mehr mit. Derjenige kriegt eine Fehlermeldung, kann nicht gelockt werden, Punkt. Genau. Ja. Ja, aber das hat ja schon mal was. Apropos, da bin ich jetzt neulich drüber gefallen. Wo ich auch drüber gefallen bin, ist ein, wie soll ich es sagen, ein filmisches Meisterwerk, was mindestens für drei Geohongs nominiert wurde. Es hat Anleihen an Schweigerts Deichbesteigung und es gibt sogar einen Protagonisten, der bekommt noch einen Sonderpreis für die darstellerische Leistung im Parkbanksurfen. Ah ja. Du weißt, was ich meine? Ja, gesehen. Gesehen? Definitiv gesehen und gelacht. Ja, das Abenteuer schlechthin. Also, wie heißt es? Warte mal, ich versuche das mal. DBVDSMDDKB. Klingt irgendwie für eine Typenbezeichnung für einen Schraubenschlüssel. Weiß ich nicht unbedingt. Also, die schweigende Mehrheit, der Podcast-Keller, Debudi Tracer und der Herr Poilettentapir, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, haben einen Film gemacht. Und den kann man beim Podcast Keller im Blog, ist der vernetzt oder verlinkt, da kann man sich den angucken oder in der Tube. empfand ich als sehr lustig. Ich meine, okay, mir ist ein gewisser Hintergrund aufgefallen und es ist wahrscheinlich auch eher eine Art Parodie auf eine andere filmische Glanzleistung. Aber ja, zeigt auf jeden Fall in meinen Augen Dinge, die einem nicht unbedingt fremd sind. Insbesondere was das FTF-Loggen und auch das Verstecken von Caches angeht. Definitiv. Sag ich jetzt einfach mal. Alles schon... ich will ja nicht spoilern. Nein. Aber wo du das sagst mit dem Cache-Verstecken, der eine schreibt in seinem Log, ich habe eine Stunde gesucht. Ich habe ihn danach gefunden. 3 Logs später, ja, lag auf dem Rum, gar kein Problem. Von daher, ja. Sehr schick. Ja, war sehr schick. Und wo wir gerade bei filmischen Meisterwerken sind, ich suche noch einen Alien. Okay. Also ich frage für eine Freundin. Mhm. Es geht um den Cache einer Bekannten. Und wir brauchen, oder sie braucht, einen Alien-Darsteller für eine Low-Budget-Produktion. Low, genau, nicht low, sondern low budget, weil das muss er schon für low machen. Ne? Er wird vielleicht im Namen genannt und das ist es aber auch. Also quasi ein Alien-Darsteller, richtig schick, fertig kostümiert und geschminkt, Bewerbung und aussagekräftige Fotos an, ja, an wen? An uns, ne? Ja, kann an uns schicken und dann machen wir irgendwann vielleicht sogar mal ein Casting, weil das ein oder andere kleine Filmchen wollten wir sowieso vielleicht mal im Rahmen des Podcasts oder des Blogs online stellen und dann ja vielleicht das Casting auch. Und wenn es danach zu einem richtig schönen Cache kommen sollte, also die hat schon einen recht lustigen am Start, okay. Ja, wäre es ja dann umso schöner. Also diesen Aufruf hatte ich jetzt noch so quasi zum Schluss. Okay, ich wollte ja eigentlich noch einen Jingle mitbringen, aber... Nein. Doch. Aber ich hab's halt nicht hingekriegt, weil ich lag ja da nieder. Ne? Hier, du weißt ja, meine gnadenlose TMS. Ja. Und genau, Mimimi. dafür bringe ich das nächste Mal dann vielleicht 2 mit oder so. Und dann kannst du dich entscheiden, welches du dann nehmen möchtest. Ja, oder auch gar keins. Ich finde schon, dass wir eins haben müssen. Nein. Andere Leute haben gesagt, man braucht nicht unbedingt eins und das spornt mich dann schon an, eins haben zu müssen. Ja. Dein Ansporn in allen Ehren, aber ja. Ja. Ja. Gut. Meine ich, sind wir für heute durch. Das ist sowieso wieder viel zu lang und es wird mit Sicherheit der eine oder andere meckern, weil das länger als eine Mittagspause ist. Aber es ist dann eben so, ne? Genau. Wir haben mit Sicherheit auch sehr viele Längen drin gehabt. Ich denke, wir machen jetzt aus, bevor das noch länger wird. Richtig. Möchtest du noch einen Keks? Oh, nimm dir einen, sind ja deine. Ja, danke. Alles klar. Und tschüss. Und bleib. Mhm.